Ich habe davon geträumt, dass Kritiker schreiben würden, der Tiefgang von Mark Carmadys Roman lässt das Werk seines Vaters seicht erscheinen, der Schüler hat den Lehrer wahrhaft übertroffen. Ich will nicht so empfinden und tue es meistens auch nicht, aber ein Teil von mir tut es und wird es immer tun. Dieser Teil meines Ichs ist ein Höhlenmensch, der viel grinst, aber nie lächelt. Ich kann Klavier spielen, aber nicht sehr gut. In der Congo Church werde ich nur gebeten, den Gesang zu begleiten, wenn Mrs. Stanhope verreist ist oder unpässlich. Ich bin ein Stümper, der die Tasten traktiert. Meine Fähigkeit im Notenlesen ist auf Grundschulniveau. Mit Ausdruck spielen kann ich nur die 3 oder 4 Stücke, die ich auswendig kann, und die wollen die Leute nicht mehr hören. Ich tagträume davon, einen großen Roman zu schreiben, aber das ist nicht der größte Traum, den ich habe. Soll ich Ihnen den verraten? Na, was soll's, wo wir doch schon so weit gekommen sind. Ich bin in einem Nachtclub, und alle meine Freunde sind da, auch mein Vater. Die Band hat das Podium verlassen, und ich frage, ob ich ein Stück auf dem Klavier spielen darf. Der Bandleader hat natürlich nichts dagegen. Mein Papa ächzt, oh Gott, mag ihn nicht wieder, bring it on home to me. Ich sage, mit angemessener Bescheidenheit, nein, ich habe etwas Neues eingeübt, und fange an, Albert Ammons Klassiker Boogie Woogie Stomp zu spielen. Meine Finger fliegen über die Tasten, die Gespräche verstummen, die Leute starren mich voll Staunen und Bewunderung an. Der Drummer nimmt seinen Platz wieder ein und greift den Rhythmus auf. Der Saxophonist bläst auf seinem Alt so abgefahrene Läufe wie die in Tequila. Die Zuhörer fangen an mitzuklatschen, einige Paare tanzen Jitterbug, und nachdem ich mich zum Abschluss erhoben habe, um das abschließende Glissando mit der rechten Hand wie Jerry Lee Lewis im Stehen zu zelebrieren, springen sie auf und verlangen lautstark eine Zugabe. Sie können mich jetzt nicht sehen, aber ich erröte, während ich das niederschreibe. Nicht nur, weil das meine Lieblingsfantasie ist, sondern weil sie so häufig ist, überall auf der Welt. Auch jetzt spielen Frauen Luftgitarre wie Joan Jett und Männer geben in ihren Hobbyräumen vor, Beethovens 5. zu dirigieren. Das sind die gewöhnlichen Fantasien derer, die alles dafür geben würden, auserwählt zu sein, es aber nicht sind. In jener baufälligen, einsturzgefährdeten Hütte, wo 2 Männer einst einem Außerirdischen begegneten, stellte ich mir vor, wie herrlich es wäre, den Boogie-Woogie-Stomp nur ein einziges Mal wie Albert Ammons zu spielen. Einmal wäre genug, versicherte ich mir, obwohl ich wusste, dass das nicht stimmte. Es ist nie genug. Ich blies sanft auf die Welle. Am Rand des Etuis erschien eine Linie, war einen Augenblick lang sichtbar und verschwand wieder. Ich stand eine Weile mit dem Etui in der Hand da, dann legte ich es zurück auf den Kaminsims. Ich erinnerte mich daran, was der junge Mann gesagt hatte, »Niemand kann euch geben, was ihr nicht schon in euch habt.« »Schon in Ordnung«, sagte ich und lachte verhalten. Nichts war in Ordnung, es schmerzte, aber ich wusste, dass der Schmerz abklingen würde. Ich würde in mein Leben zurückkehren und der Schmerz würde abklingen. Ich musste die Angelegenheiten meines berühmten Vaters regeln, das würde mich auslasten, und ich würde reichlich Geld haben, vielleicht würde ich nach Aruba ziehen. Es ist in Ordnung, das zu wollen, was man nicht haben kann, man lernt, ohne es auszukommen. Das rede ich mir ein. Und meistens glaube ich's auch.